Wenn ich das Mikrofon anmache, da den kleinen Schalter drücke, dann kann ich sogar da reinsprechen und dann kommt da sogar Ton in den Computer. Man soll es kaum glauben, ja. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt ein Hörner, bekommt ein Hörner. Ist es wirklich schon zu spät? Bekommt ein Hörner, bekommt ein Hörner. Wer ist verrückt und leicht zerstört? Bekommt ein Hörner, bekommt ein Hörner. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd, einer, naja, um eine Woche verspäteten Sommerausgabe. Übrigens, ich bin der Nerd, ich bin Steffen. Ich hatte eigentlich angesagt, letzte Woche aufzunehmen, hatte dann aber spontan keine Lust und was heißt, ich hatte keine Lust, ich hatte irgendwie auch keine Energie und irgendwie auch so keinen wirklichen Elan und ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn man dann eine Sendung macht, dann wird's sehr, sehr gewollt und gestellt. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht in der Vergangenheit und das hat mir dann am Ende auch nicht so besonders gut gefallen, die Sendung. Ist euch vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber so in meiner eigenen Tagesform hat es mich gestört und da habe ich beim letzten Mal dann eben auch konsequent gesagt, gut, dann lasse ich es einfach mal bleiben. Ihr habt dann ja beim letzten Mal vielleicht gehört, dass die neue Folge Eat, Eat, Eat, den Mampf-Podcast mit dem unheimlich, wie mir hinterher gesagt wurde, unheimlich idiotensicheren Rezept Toast Hawaii. Ich finde auch, solche Dinge müssen mal gekocht werden. Also man kann sich ja nicht immer von Kaviar und Austern ernähren. Man muss ja auch einfach mal die einfachen Dinge im Leben genießen können. Und Toast Hawaii ist vielleicht, ich weiß es nicht, die Schafshirnpastete des einfachen Mannes. Oder so. Keine Ahnung. Heute soll es aber nicht ums Kochen gehen. Ums Kochen tatsächlich nicht. Ums Essen vielleicht später auch, ja. Bei mir geht's heute in diesem Fall über 5 Sachen, habe ich hier stehen. Einmal den Sammelband von Valhalla Mad. Da hatte ich ja vor einiger Zeit schon mal das erste Heft angesprochen. Nicht wirklich reviewed, weil dafür war es halt eben auch nur ein Heft. Da konnte ich nicht so großartig was dazu sagen. Das hatte ich, glaube ich, auch damals beim groben Unfug unter den Tränen gefunden und habe es dann für 1 Euro, glaube ich, mitgenommen. Den Sammelband habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen da, habe den auch gelesen, fand den sehr gut, da erzähle ich dann gleich drüber. Dann geht's weiter mit dem ersten Band von Das Upgrade. Der ist heute erst angekommen. Ich habe den, glaube ich, innerhalb von wenigen Minuten, also so schnell, wie es irgendwie ging, weggelesen. Von aus Österreich die neue Reihe Ash, Austrian Superheroes. Da habe ich jetzt die ersten beiden Ausgaben schon vorliegen. Dann geht's weiter mit einem Eat, Eat, Eat Spezial. Also letzte Woche gab es schon eine Folge. Diese Woche gibt's ein Eat, Eat, Eat Spezial zum Thema Sahnemumus. Ja, Sahnemumus. Lasst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen. Ja, hört euch einfach das Sahnemumus Spezial an. In der zweiten Hälfte der Sendung möchte ich dann eingehen auf die beiden neuen Hefte von Wonder Woman. Einmal Wonder Woman Rebirth Nummer 1 von DC. Und dann Wonder Woman Nummer 1. Los geht's hier nämlich mit Valhalla Mad. Valhalla Mad ist geschrieben von Joe Casey und gezeichnet von Paul Mayberry. Casey ist einer von den Autoren, die, wann immer er was Neues macht, sich auch immer einen neuen Zeichner anlacht. Oder Zeichnerin, je nachdem, sich anlacht. Schon ein bisschen wie Miller selber. Casey ist auch Teil der Man in Action. Das ist so ein loses Künstlerkollektiv von, ich glaube, 3 oder 4 Autoren. Valhalla Mad hatte ich mir eigentlich so mit dem ersten Eindruck des ersten Heftes, was ich hier mal vorgestellt hatte, eigentlich wie so eine Parodie auf Thor vorgestellt. Da kommen irgendwie drei so asgardische Götter auf die Erde. Wie waren nochmal die Namen? Die haben so ganz komischen Namen. The Glorious Nox, das ist eben unser Thor-Äquivalent. Dann haben wir Greghorn the Battlebjörn, immer noch ein großartiger Name. Inzwischen weiß ich auch, dass Björn ein anderes Name für Bär ist. Kann man damit vielleicht mal eine Verbindung bringen. Und dann haben wir noch Jago the Irritator. Das sind so diese drei Charaktere, die eben auf die Erde kommen und also in die Jetztzeit auch tatsächlich kommen und dann auch mit einer Welt konfrontiert werden, die anders ist als beim letzten Mal vor, ich glaube, 90 Jahren oder sowas, als sie das letzte Mal eben da waren. Und ich hatte mir eigentlich, also das erste Heft ist auch genau das, macht eben auch diesen Eindruck, dass diese Figuren eigentlich nichts anderes sind als Parodien auf diese typischen, ja, asgardischen Götter so aus dem Jack Kirby-Kosmos. Vom Design her haben die wirklich eine ganze Menge von Jack Kirby, auf der anderen Art aber so ein bisschen Actionfiguren-Design, so ein bisschen Masters of the Universe, das ist auch weiterhin so, also der Eindruck wird dann auch später im späteren Verlauf der Geschichte eher noch ein bisschen deutlicher, dass sich da wirklich diese beiden Universen so ein bisschen mischen sollen. Wie die Geschichte abläuft, ist aber komplett anders, als ich das wirklich vom ersten Heft erwartet hätte. Nämlich, was passiert, ist gar nicht so ein wildes Action-Gekloppe und wie man erwarten könnte, auch von Jack Kirby, dass irgendwann mal auch wie das bei Jack Kirby dann eben passiert ist, dass Dinge dann einfach nur in so eine unheimliche Prügelei ausgeartet sind. Das passiert ja gar nicht so in dem Sinne, sondern das ist eigentlich eher philosophisch. Und ich glaube, das ist ganz interessant. Also verschiedene, also diese drei Charaktere, Nox, Jago und eben Greghorn, sind eben plötzlich mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Dinge, die sie eben bei ihrem letzten Besuch auf der Erde gemacht haben, mit dem, wie sie diese Geschichten jetzt eben geendet sind oder eben weitergelaufen sind. Und so ist es nämlich so, dass Greghorn nämlich eine alte Liebe hatte, zu der Zeit, als er das letzte Mal dabei gewesen ist, die natürlich inzwischen verstorben ist und er damit klarkommen muss, dass er halt unsterblich ist oder eben in einer anderen Welt lebt, in der Geliebte, so ein bisschen so ein Heilhändler-Ding eben, ne? Dass er immer wieder Menschen zurücklässt. Und Nox, der Titelcharakter, hat eine sehr schwere Bürde tatsächlich gedanklich auf sich getragen, weil er nämlich einen, also ich spoiler jetzt tatsächlich ein bisschen mehr, weil ansonsten kann ich nicht erklären, warum es so gut ist. Einen seiner Schurken tatsächlich auf die Erde verbannt in einen inzwischen sehr alten und todkranken Mann. Und das ist auch der Grund, warum er überhaupt zurück auf die Erde gekommen ist, um nach dem Rechten zu gucken, wie es dieser Person geht, vielleicht auch um sein eigenes Gewissen ein bisschen zu beruhigen, alles richtig gemacht zu haben. Denn eigentlich ist das Ganze wirklich eine Herangehensweise, ja, was ist ein Superheld eigentlich, was machst du mit deinen ganzen Superkräften und bis wohin ist eigentlich das Handeln eines ehrbaren Kriegers, eines eigentlich unfehlbaren Gottes oder Königs oder Kriegeranführers, wie auch immer, den Nox hier darstellt, so als Allegorie auf Thor eben, inwieweit ist das noch zu rechtfertigen, inwieweit steht man unter Umständen auch über einer gewissen Moral und wie krass können Gewissensbisse auch an einem Helden nagen, wenn er merkt, dass er eigentlich dem Schurken dem Tode geweiht hat. Extrem wortlastig, also man muss sich wirklich damit zurechtfinden, es ist sehr dialoglastig, es sind nicht viele Action-Szenen hier drin. Ich hätte mir manchmal gewünscht, die würden sich wirklich ein bisschen mehr auf die Oma hauen. Tun sie nicht tatsächlich. Es gibt ein, zwei Kampfszenen, die wirklich signifikanten Kampfszenen finden, allerdings in Rückblenden statt. Und es ist ein Lehrstück darin, wie man tatsächlich seine Figuren auch ein bisschen leiden lässt. Eine Sache, die auch Jack Kirby ganz gut hingekriegt hat. Die Jack Kirby-Geschichten waren zu weiten Teilen eben auch sehr philosophisch und sehr dialoglastig. Der Vergleich zu Kirby ist hier also auch nicht komplett abwegig. Aber es gab eben auch viele, viele verquere Action-Szenen und die sucht man hier in Valhalla Matt tatsächlich ein bisschen vergeblich. Und der Name Valhalla Matt klingt ja im ersten Moment auch extrem witzig und wirklich sehr, sehr parodistisch. Und das verliert sich im Laufe der Zeit. Das sind, glaube ich, vier Hefte, wenn ich mich nicht komplett täusche. Dieses stark parodistische, was im ersten Heft noch drin ist, das verliert sich zum Ende hin komplett und ist dann eigentlich gar kein Thema mehr. Die Zeichnungen, die im ersten Heft noch sehr cartoonig mit sehr dicken Linien sind, die werden meiner Meinung nach zum Ende der Geschichte hin ein bisschen schwammiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat mir zum Ende hin nicht mehr so ganz gut gefallen. Weil so diese Treffsicherheit, die das erste Heft noch hat, die gab es dann bis zum Ende eben nicht mehr. Das fand ich ein bisschen schade. Also so von der optischen Seite hat es mich dann doch ein bisschen gestört. Allerdings, die Koloration ist sehr Kirby-esque, sehr bunt, immer noch gehalten, auch wenn, wie gesagt, die Farben sich am Ende ein bisschen auch der Stimmung anpassen. Also der Anfang der Geschichte ist definitiv bunter als das Ende. Also man merkt richtig, wie am Ende die Stimmung auch ein bisschen trister wird. Das scheint Absicht zu sein. Unterstelle ich jetzt zumindest einfach mal. Und also mir hat das wirklich extrem gut gefallen. Aus dem einfachen Grund, weil hier auch sowas wie so ein klassischer Superheld wie gesagt, ich bleib einfach mal dabei, wie eben Thor konfrontiert wird mit der Jetztzeit, mit der Jetztwelt und eben auch seinem Handeln im Ursprung. Für Leute, die die Arbeit von John Casey kennen, der hat noch eine ganze Menge andere cooler Sachen gemacht, die auch hinten drin beworben werden, auf jeden Fall mitnehmen, reingucken. Sachen, die ich mir von ihm noch angucken möchte, ist Godland. Das hatte ich in Berlin schon mal in der Hand, hab's dann aber nicht mitgenommen, worüber ich mich jetzt inzwischen sehr ärgere. Godland ist gezeichnet von Tom Scioli, heißt der, glaube ich. Der hat zumindest zu Anfang hat er noch Transformers vs. G.I. Joe gezeichnet, was extrem cool ausgesehen hat. Und dann mit David Messina hat er The Bounce gemacht, da habe ich das erste Heft von gelesen und fand es relativ unspannend. Und mit Piotr Kowalski hat er eben Sex gezeichnet. Das hat jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen für Wirbel gesorgt. Da habe ich, glaube ich, den ersten Band gelesen. Ne? Das ist, glaube ich, das, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, das mit Batman und Catwoman, in Anführungszeichen, die plötzlich anfangen zu ficken. Huhu, der Nerd hat ficken gesagt. die anderen Sachen, die hier angezeigt sind, habe ich nie was von gehört, keine Ahnung. Ich kenne eben nur diese drei Dinge. Casey ist aber eben kein unbekannter Mensch und hat ja unter anderem auch mit den anderen Men of Action Ben 10 erfunden, wenn man das mal ganz flach so sagen möchte. Ben 10 geht übrigens jetzt auch ins 12. Reboot. Kostete $12.99. Ich habe es, glaube ich, für einen Zehner bekommen oder 11 Euro oder irgendwie sowas bei Amazon. Mit ein paar Gastzeichnungen drin. Noch Konzeptzeichnungen von Paul Mayberry. Lohnt sich. Alleine eben für diese Bearbeitung lohnt sich wirklich sehr. Dann geht's weiter mit dem ersten Band von Das Upgrade. Die Geschichte ist schon relativ alt. Muss ich es eben suchen. Die Geschichte ist schon relativ alt. Ist, glaube ich, das erste Mal erschienen bei Zwerchfell in der ersten Edition. Ich habe hier die neuere Crosscult-Ausgabe vom letzten Jahr, die ein bisschen dicker gefüllt ist, noch irgendwie so eine riesige Postkarte dabei hat. Band 1 jetzt in stark erweiterter Ausgabe im großen Albenformat. 11 Seiten Extra-Story, 8 Seiten Skizzenteil und so weiter und so fort. Das ist also die erweiterte Bonus-Ausgabe von Ulf S. Graupner und Sascha Wüstefeld. Der erste Band vom Upgrade aus dem Crosscult Verlag. Was ich wusste über die Geschichte war, dass es um Ronny Kneusel geht, oder Ronny Kneusel, der in der DDR aufgewachsen ist und der Teleportationskräfte hat. Also sozusagen so eine Art Ost-Superheld, wenn man das möchte, mit seinen Kräften, geht er aber eben anders um, also er nimmt eben oder bringt eben Leute vom Osten in den Westen, teleportiert sie rüber. Und das ist auch so die Einstiegssequenz ist eben, wie Ronny eben gerade eine kleine Gruppe von Rübermachern praktisch eben in den Westen bringt und dabei so begleitend eben so ein bisschen so die Stasi erzählt. So, ja, wir haben das beobachtet, wir können uns aber nicht wirklich erklären, wie das passiert ist und so weiter und so fort. Und dann gibt es einen relativ harten Sprung in die 90er Jahre, wo es dann eben um die Umgebung eines Schlagersängers, eines amerikanischen Schlagersängers geht. Cosmo Schleims heißt der, glaube ich, Cosmo Schleim, genau, oder Schleim, ich weiß gar nicht. Der scheinbar auch Verbindungen in diese Richtung hat, auch an Dingen forscht, an sehr kruden Dingen auch tatsächlich forscht, wo ich auch gedacht habe, so, okay, was passiert da in seinem Bereich, und es ist sehr mysteriös, auch so die Art, wie es dann eben erzählt ist, ist sehr sprunghaft, man wechselt auf jeden Fall immer die Orte und die Zeiten, und bis es dann wirklich zu Ronny Kneusel kommt, also der Figur, dauert schon so 20, 30 Seiten, bis man dann tatsächlich das erste Mal mit Ronny Kneusel konfrontiert ist, der in seinem Jungpionier-Outfit auf dem Bettchen sitzt und Rösi-Hefte liest, also Sachen, die ich, oder was ist das hier, Frösi? Ich kann das gar nicht lesen. Und er liest, wenn ich das richtig irgendwie sehen, Info-Blättchen für irgendwie so ein Festival. Und wünscht sich eigentlich ein Abonnement des Mosaiks und ist mit seinem Leben so ein bisschen unzufrieden, wäre gerne in Berlin und auf einmal, blub, steht er in Berlin auf dem Alexanderplatz und ist mit den sogenannten Weltfestspielen konfrontiert, die da gerade stattfinden und weiß auch überhaupt nicht, wie ihm da geschieht und es ist sehr verworren, es ist sehr irritierend zuweilen, eben weil es keiner linearen Erzählweise folgt, also genauso irritiert wie Ronny eben über seine Reise auf den Alexanderplatz ist, genauso ist man eben als Leser auch verwirrt und dann gibt's wieder einen dicken Sprung eben in die 90er Jahre, zurück als 1992, wie Ronny dann eben schon ein bisschen dicker, ein bisschen in seiner Bude sitzt und dann scheinbar sich das Leben nimmt. Und das ist so der erste Teil dieser Geschichte. Es ist nicht unbedingt zugänglich, das kann man nicht wirklich sagen. Und so viele Informationen, die einem in der ersten Geschichte fehlen, die bekommt man dann eben auch erst in der zweiten Geschichte namens Putzi, die Kinderzahnpasta präsentiert, Günis Tubenauto. Das klingt total schräg, aber das ist so ungefähr das, was hier eben passiert. Und in der zweiten Geschichte wird das Ganze nochmal ein bisschen abgedrehter. Da kommen dann irgendwelche seltsamen Changelings drin vor und noch mehr verwirrender Zukunftskram und irgendwelche Andeutungen. Also so die Möglichkeit, dass das Ganze am Ende mit, wie soll ich das sagen, mit Zeitreise und noch krasseren Science-Fiction-Elementen aufgewertet wird, das ist, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Von den Zeichnungen her ist es sehr cartoonig, sehr dynamisch, sehr abwechslungsreich von den Kameraperspektiven her. Es bleibt nicht auf einer Sicht. Die Gesichter der Figuren erinnern hier im Upgrade ein bisschen an Affen. Ich weiß nicht, ob das ist auf keinen Fall despektierlich gemeint, aber ein paar der Figuren sehen wirklich aus wie so Affen. Manche von den Figuren haben halt Affengesichter, gerade die etwas älteren Herren. Was aber auf keinen Fall irgendwie als negative Kritik gemeint ist, weil das ja auf den Stil von Herrn Wüstefeld zurückzuführen ist, der auf keinen Fall schlecht ist. Es ist wie ein Zeichentrickfilm, also wie einzelne kleine Screenshots aus einem Zeichentrickfilm. Und die zweite Geschichte, eben die mit dem kleinen Zahnpasta-Auto, gerade die ersten paar Seiten, die so in vielen lila Tönen und so Pastellfarben gehalten sind, das könnte 1:1 aus einer Episode von Skydoll kommen. So ungefähr muss man sich auch so den Grad der Nacktheit hier auch vorstellen, der in beiden Geschichten übrigens da ist. Also das ist in jedem Fall eine Geschichte eher für ältere Leser, eben weil da schon sehr viel Sexualität und Nacktheit auch passiert, auch in der ersten Geschichte. Also da wird auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund genommen in dem Bezug. Es ist aber in keinem Fall pornografisch, sondern halt ein bisschen Erotik, auch wenn sich's, das könnte man zum Teil kritisieren, leider auf die Mädels beschränkt. Also es gibt keine nackten Kerle in diesem Comic. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Also da hätte man gleichberechtigt auch ruhig ein paar nackte Kerle zeigen dürfen. Ansonsten ist es so vom ganzen Feeling, von dem, wie dieses Comic funktioniert, tatsächlich wie eine deutsche Variante eines Superhelden-Comics. Es ist eine Origin-Geschichte. Es hat aber eben auch so Aspekte von so Schulbuchillustrationen, die man so aus der eigenen Kindheit kennt, so dieses, das, was Mosaik auch für den Osten gewesen ist, das ist hier mit drin. Ich denke, das ist auch eine der Stärken dieser Geschichte, dass man auf der einen Art etwas hat, was sehr amerikanisch wirkt, nämlich so dieses Superhelden-Ding ist ja was sehr Amerikanisches, aber das eben gefüttert mit Elementen, gerade mit kulturellen Elementen, die man eben nur aus Deutschland kennt, vor allem aus Ostdeutschland. So, ja, wir dürfen hier kein Westradio hören, den Import von amerikanischer Popmusik, auch Figuren der Zeitgeschichte, so ein Erich Honecker, der natürlich hier auch rumläuft und gezeigt wird. Das ist eben wenige Jahre vor der Wende, wenige Jahre vor dem Mauerfall. Das ist alles hier drin. Es ist neu, es ist, also wenn es auch schon ein paar Jahre alt ist, davon mal ganz abgesehen. Ich glaube, das ist irgendwie im Original von 2011 oder 2012. Bin mir gerade unsicher, irgendwie so. Hat irgendwie einen goldenen Comic-Gartenzwerg bekommen vom Leipziger Comicgarten, glaube ich, in 2012 und den Ecom 2013. Ungefähr aus der Zeit muss diese Geschichte auch ursprünglich kommen, was irgendwie für mich das nochmal schlimmer macht, dass ich das so lange eben habe liegen gelassen. Aber das war immer auf meiner Agenda und heute habe ich es tatsächlich hier auch geschafft. Es ist ein absoluter Lesetipp. Es ist nicht mal sperrig. Es ist super zugänglich. Das Einzige, was man halt am Ende zurückbehält, ist, ich will antworten. Ich will wissen, was das alles hier bedeutet. Und die wird man halt nur bekommen, wenn man noch weitere Bände davon kauft. Aktuell gibt's, glaube ich, 3. Ich glaube, der dritte Band ist kürzlich bei CrossCult rausgekommen. Absoluter Lesetipp. Mitnehmen. Dann habe ich noch eine weitere Lücke zu schließen, nämlich Ash, Austrian Superheroes. Ich könnte mich jetzt aufregen über meinen Comicshop, das mache ich aber nicht, weil dann sitzen wir morgen noch hier, weil mein Comicshop mal wieder es nicht hingekriegt hat, mir die Comics zu liefern, die ich gerne gehabt hätte. Deswegen habe ich die ersten beiden Ausgaben von Ash, Austrian Superheroes, eben erst jetzt. Das hat mich selber sehr geärgert, weil ich hätte die Serie einfach nahe beim Start gelesen. Das war mir leider nicht vergönnt und dementsprechend konnte ich die erst jetzt lesen. Dadurch hatte ich aber den Vorteil, dass ich beide Hefte dann auch sofort lesen konnte und ich glaube, wenn ich nur das erste Heft gelesen hätte, wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Warum? In Austrian Superheroes geht's um Supermenschen, die vorne auf dem Cover drauf sind. Das ist einmal natürlich zentral Captain Austria, dann Lady Heumarkt, Name, wo ich in meiner Preview noch gesagt habe, was ist das für ein seltsamer Name, komme ich gleich zu, das Donauweibchen und der Bürokrat. Captain Austria ist der Nachkomme des originalen Captain Austrias, ist sozusagen ein Legacy-Charakter, wie man das ja in den amerikanischen Superhelden-Comics eben auch hat. Er trägt die Fahnen Österreichs und er ist sozusagen der Nachkomme des Beschützers Wiens und die Geschichte spielt auch in Wien. Ich bin mal in Wien gewesen, das ist gar nicht so lange her. Ich glaube so 10 Jahre. Nein, aber ich bin schon mal in Wien gewesen. Wien ist sehr schön. Österreich sowieso sehr schön. Und ja, und Captain Austria ist eben sowas wie Spider-Man, Superman insofern. Also er hat auch so ein paar Gadgets, kann aber, ich glaube, rudimentär fliegen oder ein bisschen springen, kriegt er auch, glaube ich, noch hin, hat auch super Stärke. Aber er hat auch noch ein paar Gadgets, um das halt ein bisschen zu kompensieren auch. Und irgendwann gibt's halt eine Bedrohung in Form eines Basilisken, also diese Mythologie, dieses Fabelwesen Basilisk, der greift plötzlich an und Captain Austria sieht sich dem plötzlich entgegen und kann dem nicht mehr alleine entgegentreten und ruft dann eben diese kleine Gruppe an Superhelden zusammen. Lady Heumark, die er auch unter anderem seine Tante nennt, dann eben dieses Mädchen, Donauweibchen eben, die auch ungefähr so Wasserkräfte hat wie so eine wie so ein Wassergeist, hätte ich jetzt fast gesagt, oder so eine Nixe. Ich glaube, das ist so die Idee dahinter. Und dann eben den doch etwas schmächtig und klein wirkenden Bürokraten, der aber im Laufe der Geschichte seine Psychokräfte dann unter Beweis stellt. Das erste Heft hat mich, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, weil es sehr linear erzählt worden ist. Es ist sehr so ein bisschen und dann so ein paar Plotpoints gerade am Anfang sind direkt aus dem Spider-Man-Film geklaut, also das muss ich mal eben den, ich habe natürlich wieder mal die Namen nicht gemerkt, weil ich kann mir Namen nicht merken, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das ja, Kurt Koller, will dann irgendwie morgens zur Uni und verpasst den Bus und rennt hinter dem Bus her und kriegt ihn dann in letzter Sekunde, das halt direkt aus dem Spider-Man-Film. Das hat mich ein bisschen geärgert, wo ich dachte so, ja, okay, Zitate aus Film, okay, macht's geschickt. Dann auch so sein erster Kontakt mit Donauweibchen, dass die beiden sich erstmal ins Café setzen, da so ein bisschen drüber reden, dann sich verabreden, gemeinsam dagegen anzutreten, diese Gruppe zu gründen. Es ist alles so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen so dahingeworfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen. Auch wenn die Figuren nach und nach gut erklärt werden, man auch merkt so, zum Teil kennen sie sich, zum Teil stehen sie sich ein bisschen skeptisch gegenüber, aber haben schon auch Bock und sind auch motiviert, gemeinsam zu arbeiten, weil sie halt erkennen, okay, es gibt halt eben Bedrohungen, denen wir halt alleine nicht gewachsen sind. Im Grunde genommen hat man hier die klassische Geschichte der Justice League, der Avengers, so hier ist eine Bedrohung, die können wir alleine nicht stemmen und jetzt müssen wir uns zusammenschließen. Das ist also ein sehr, sehr klassisches Motiv, was hier auch okay aufgearbeitet worden ist. Dann lernt man relativ früh die Chefinspektorin Marek kennen, die eben von der Polizei kommt in Österreich, von Wien, die so ein bisschen Antagonistin ist. Finde ich ganz witzig, so den Supporting Cast ein bisschen dann auch aufzubauen. Das haben sie ganz gut gemacht. Aber so insgesamt hat das erste Heft mich so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, weil ich auch dachte, okay, woher kommen die Figuren? Was treibt die an? Was ist deren Origin-Geschichte? Und hab dann eben am Ende des Heftes auch gesehen, okay, auf ein paar Seiten werden dann eben am Ende der Hefte die Origin-Geschichte der Figuren erklärt und wahrscheinlich wirklich Heft für Heft einzeln jeweils eine Figur. In der ersten Ausgabe ist es noch Lady Heumarkt, die eben in ihrer Pubertät, sag ich jetzt mal, feststellt, dass sie ein bisschen mutiert und ein bisschen dicker wird als andere Kinder und auch unkontrolliert dicker wird, aber dann eben dadurch ihre Superkräfte bekommt, dann eben auf dem sogenannten Heumarkt anheuert. Daher auch der Name, der Heumarkt, muss wohl ein Rummel gewesen sein, auf dem eben auch Ringkämpfe stattgefunden haben. Das erklärt einer der Macher unter anderem im Podcast der Comic-Cookies zum Comic-Salon Erlangen. Das ist einer der ganz, ganz vielen. Also die Comic-Cookies sowieso immer empfehlenswert zu hören, haben 12 Stunden lang Bericht über den Comic-Salon gemacht, einfach mal reinhören und irgendwo da kommt auch einer der Macher von Ash eben zu Wort und erklärt dann nochmal so ein paar Hintergrundinformationen. Hört euch das mal an, sehr hörenswert. Und das erste Heft, wie gesagt, fand ich ein bisschen schwach. Das zweite Heft, da war ich dann schon skeptisch, weil ich gedacht habe, okay, was kann da jetzt noch kommen, und ich hoffe, dass die Qualität nicht konstant so mittelmäßig bleibt, möchte ich sagen. Also ich bin ja immer auch ehrlich und versuche rauszufinden, warum sowas passiert. Und ich glaube, ich habe mich schon lange auf den ersten paar Seiten eines Comics auch, es passiert nicht oft, bei einer Origin eines Superschurken so kaputt gelacht wie hier. Denn irgendwie kommt, denn irgendwann kommt im zweiten Heft zusätzlich zu der Bedrohung für diesen Basilisken Dr. Phobos dazu. Und Dr. Phobos hat den Gehstock von Sigmund Freud, der mit der negativen psychischen Energie von Sigmund Freuds Patienten aufgeladen ist als Waffe und kann damit die Gedanken manipulieren und die Ängste in seinen Gegnern hervorrufen, und das ist einfach nur großartig. Und ich glaube, da, an diesem Punkt habe ich auch erkannt, was die Stärke ist von Ash, Austrian Superheroes. Es ist halt nicht, und jetzt mache ich einen kleinen Schlenker, es ist eben nicht wie Captain Berlin, wo man einfach sagt, okay, wir versuchen irgendwie so Pulp oder so klassische literarische Geschichten zu nehmen und die in so ein Trash-Superhelden-Comic-Parodie-Hommage-Ding einzuweben. Und dafür liebe ich Captain Berlin. Aber Ash arbeitet eben mit typisch österreichischen Dingen und verwebt sie tatsächlich in ein schlüssiges, funktionierendes Superhelden-Universum, von dem wir jetzt ja tatsächlich nur die ersten beiden Ausgaben gesehen haben. Der Vater von Captain Austria ist zu sehen, der allerdings sein Superhelden-Dasein schon lange zurückgelassen hat und auch mit der Tätigkeit seines Sohnes nicht so hundertprozentig einverstanden ist, ihm auch das nicht so zutraut, ihm auch nicht den Zugang zum geheimen Versteck der vorherigen Superheldengruppe geben will und so. Das zweite Heft hat dermaßen an Fahrt aufgenommen für mich, dass also dieses etwas langsame Pacing des ersten Heftes für mich schon vergessen gewesen ist. Also das zweite Heft ist um Ecken besser als das erste. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht, weil man nach und nach erst die Figuren dazu bringen musste, weil erst die Kombination dieser Figuren wirklich alle anderen Figuren auch vollständig macht. Das kann einer der Gründe sein. Oder vielleicht brauchte man noch so einen Villain of the Week eben mit Dr. Phobos, dass man den halt nochmal eine andere Art von Bedrohung entgegenschmeißen konnte. Denn gegen Dr. Phobos kann dann am allerbesten auch zum allerersten Mal der Bürokrat seine Kräfte einsetzen, und dann bekommt man eben auch mit, wozu der eben gut ist. Dann auch wenn er so schmächtig und ein bisschen albern wirkt, ist halt trotzdem ein funktionierendes Mitglied dieser Gruppe und ein wichtiges Mitglied dieser Gruppe. Das zweite Heft in jedem Fall sehr viel besser als das erste. Ich könnte noch über die Zeichnung reden, aber da gibt's nichts zu meckern. Das ist meiner Meinung nach das Beste, was ein europäisches oder ein deutschsprachiges Superhelden-Comic in den letzten 10 Jahren hervorgebracht hat. Es gibt ja öfter mal so kleine Parodie-Comics oder eben auch Captain Berlin, wo auch ganz, ganz tolle Comics dabei sind, aber da wechselt halt auch immer der Zeichner von Ausgabe zu Ausgabe. Müsst ihr jetzt mal eben nachgucken. Michael Liberatore und Lenny Großkopf an die Parsons in Falle vom Heft 2 und an die Paar und an die Paar zeichnet es dann. Also sind, glaube ich, dann doch andere Kreativteams von Heft zu Heft. Was aber auch nicht schlimm ist, weil es wirkt sehr konsistent, trotz alledem. Und die Zeichnungen sind einfach nur großartig. Also das hat mich ja vor ein paar Jahren, als das zum ersten Mal eben öffentlich wurde, so wir machen jetzt Ash und hier sind die ersten Preview-Seiten, als zum ersten Mal eben klar wurde, das kommt jetzt demnächst. Das hat ja jeden weggehauen. Alle haben gesagt, okay, wow, was ist das? Und wie kann sowas aus Österreich, wie kann sowas aus Europa kommen, aus dem deutschsprachigen Raum? Das hatte man eben so noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, auch beispiellos, zumindest in dieser Art von Genre. Und es ist zitiert ja auch absichtlich Superhelden-Comics und auch die ganze Stilistik. Und ich glaube, deswegen fühlt man sich also beispielsweise in meiner Position als Fan von amerikanischen Superhelden-Comics, deswegen fühlt man sich hier auch so wohl, weil es eben dem so ähnlich sieht und nicht nur versucht, das so ein bisschen zu imitieren. So Captain Berlin ist ja immer so auch der Versuch oder der gelungene Versuch, muss man sagen, das Ganze zum Teil ins Silver, ins Bronze Age zurückzubringen. Und so diese Stilistiken im Leser auch zu wecken, also eben durch diese Kapitelmarken und dass man eben eine kurze Geschichte trotzdem in vier Kapitel unterteilt, das ist so ein typisches Silver Age Ding und was bei Captain Berlin regelmäßig gemacht wird, das ist hier nicht drin, sondern das ist halt wirklich ein modernes, funktionierendes Superhelden-Comic, was wirklich Spaß macht, was neu ist, weil diesen österreichischen Flair, dieses sehr europäische, das kriegt man halt in einem amerikanischen Superhelden-Comic verständlicherweise nicht, weil es ist eben ein amerikanisches Superhelden-Comic. Und selbst Perry Rodan, was eben auch von einem Zeichner gezeichnet wird, der im amerikanischen Comic zu Hause ist. Ich glaube, der Zeichner selber Castigliano oder heißt er, glaube ich, ist, glaube ich, Italiener, aber ist eben im amerikanischen Comic zu Hause. Der Zeichner hat eben auch die Ästhetik dieses amerikanischen Comics. Und das ist hier eben zum Teil allein durch die Verortung in Österreich, in Wien eben nicht, weil es ist halt Wien und es ist nicht London, es ist nicht New York, wie es in den Marvel-Heften ist oder irgendwie Metropolis, sondern es ist eben fucking Wien und dementsprechend, ja man, ich wollte das Wort eigentlich vermeiden, aber dadurch entsteht eben dieser Lokalkolorit. Gut, also für mich ist es eine absolute Empfehlung, ein bisschen Kritik habe ich noch zu üben an der Origin-Geschichte vom ersten Captain Austria, weil man da versucht eben so dieses Golden Age Ding hinzubekommen, aber ja, doch, also mit ein paar Augen zudrücken klappt das schon, aber ich finde halt, es reicht einfach nicht nur diese Punkte, diese Rasterpunkte da drüber zu legen und dann hat man einen Golden Age Comic, da hätte schon noch ein bisschen mehr passieren müssen. Es ist aber als Origin-Geschichte auf jeden Fall sehr wertvoll, auch um die Figur Captain Austria ein bisschen zu verstehen, ist im Grunde genommen die Origin von Captain America. Und er kriegt eben durch ein Regierungsexperiment, ich glaube im Rahmen auch des Zweiten Weltkrieges, eben diese Superkräfte. Es gibt eine Art Lois Lane im Supporting Cast. Ja, also es ist wirklich sehr wie bei Captain America. Und da habe ich dann auch gedacht, also das hätte vielleicht in dem Maße nicht sein müssen, dass das so stark daran anlegen zu müssen. Hätte man was anderes. Also ich finde halt, wenn man schon ein Superhelden-Comic macht, was im eigenen Land spielt, dann hätte man jetzt nicht unbedingt noch die Motive der amerikanischen Superhelden kopieren müssen. Das ist so mein Problem eben dann auch mit dieser ersten Szene, wo Captain Austria, ich glaube, der heißt Kurt Koller. Ich bin mit Superhelden oder mit Comicfigurennamen, die man so einmal nur gesehen hat, super schlecht. Ja, Leseempfehlung. Das dritte Heft kommt am 30. Juli, also noch diesen Monat tatsächlich. Und es gibt in Graz ein Event. Und am 1. Oktober, passend zur Vienna Comics in Wien, gibt's dann eben das vierte Heft. Und danach müsste es eigentlich vorbei sein. Ich hatte kurz mit einem der Ash-Leute gesprochen, hatte auch nachgefragt, ob sie es fortsetzen wollen. Und die Person sagte mir dann eben, man würde die Verkaufszahlen von Ausgabe 2 abwarten. Ich bin gespannt, wie es endet. Also ob ich mehr davon haben möchte, sage ich euch, wenn es zu Ende ist. Bis jetzt bin ich sehr optimistisch. Das hat sehr viel Spaß gemacht und guckt da auf jeden Fall mal rein. Die Hefte kosten irgendwie 4,90 €, sind auch self-published. Man hat sich da jetzt nicht irgendwie an Panini rangewanzt oder sowas, sondern hat das auch wirklich selber rausgebracht, um die Kontrolle auch zu behalten. Und genau, www.austriansuperheroes.com. Und jetzt gibt's etwas Besonderes, nämlich eine besondere Folge von Eat, Eat, Eat, dem Mampf-Podcast von Nerd, Nerd, Nerd. Steffen, bist du da? Ja, Hallo bei einem Eat, Eat, Eat Spezial. Wenn ihr das hier hört, läuft wahrscheinlich längst die Sendung mit dem Nerd. Heute mit einem Spezial, denn ich werde heute die großartig gehypten sogenannten Sahne-Mumu-Kollektion, möchte ich das mal nennen, probieren. Das geht momentan so ein bisschen durch die Podcast-Szene, weil die Medienkuh das so ein bisschen gehypt hat und die essen da die ganze Zeit Sahne-Mumu. Bin an dem Zeug echt jahrelang dran vorbeigelaufen, hab das nicht mit eines Blickes gewürdigt. Im Gegenteil, ich fand auch den Namen auch immer sehr lächerlich, Sahne-Mumu. Also ein Schelm, der Böses dabei denkt. Mumu. Eigentlich nicht so lustig. Da das aber momentan so gehypt wird in der Podcast-Szene, eben durch die Medienkuh, die müssten auch wohl wirklich dafür gesorgt haben, dass ähnlich wie bei dieser Froster-Reispfanne oder irgendwie sowas, Fleischpfanne, keine Ahnung, da wo der Absatz wirklich gesteigert worden ist. So, und der Nerd kann sich diesem Hype dann auch nicht wirklich erwehren und hat sich jetzt Folgendes gekauft. Hier eine ganze Tüte Original-Sahne-Mumus. Ich musste durch 3 Läden. Das muss ich dazu sagen. Ich hatte gedacht, ich krieg's beim Real. Die hatten aber nur meine kleine Kuh. Das wollte ich dann nicht probieren. Und die hatten auch den Aufstrich nicht. Dann bin ich beim K&K gewesen. Das ist hier so ein regionaler Supermarkt-Gedöns. Die hatten gar nichts. In dem Laden finde ich mich auch nicht zurecht. Die haben den Laden neu gebaut. Das sieht aus wie ein Flughafen. Im Gegensatz zum BER ist es aber fertig geworden. Und dann bin ich dann eben zum Kombi, der ist hier oben irgendwo bei mir in der Ecke, der hätte ich sofort hingehen müssen, da habe ich nämlich beides bekommen. Ich möchte zuerst die Sahne-Mumus probieren, ob die wirklich so gut sind. Es sind ja im Grunde genommen nur Sahnetoffees, also wie viel kann da schief gehen? Also wie besonders kann so ein Sahnetoffee sein? Wir probieren das mal. Moment, ich muss mal die Tüte aufmachen. Die sind auf jeden Fall total urig eingepackt mit so... Wie wickelt man das denn aus? Also, geht ganz einfach. Dann ist da nochmal so eine Folie drum. Die sollen doch so weich sein. Ich weiß gar nicht. Sind die wirklich so weich? Okay, jetzt habe ich alles ausgepackt. Hm. Total bröselig. Mal. Die sind halt Karamellbonbon. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Schmecken wie Sahne-Karamellbonbons. Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Sind nicht schlecht, sind sehr lecker. Sind auch nicht so ultra süß. Aber so pornös, wie ich sie mir jetzt irgendwie vorgestellt habe, irgendwie ist der Hype da so ein bisschen dem zuvor gekommen. Ich trinke mal einen Schluck Milch. Mir bereitgestellt. So. Ja, okay. Und jetzt habe ich mir hier schon 2 Brote geschmiert. Mit dem Brotaufstrich, der ungefähr, also eine wesentlich dunklere Farbe hat, aber eben auch sehr karamellig ist. Und jetzt probiere ich das mal. Das wurde mir eben auch vorgeschwärmt. Entschuldigung für das Schmatzen. Naja. Auch nicht so wirklich das Wahre. Oh, ich bin total enttäuscht. Das eine sind Sahne-Karamell-Bonbons, die echt nicht schlecht sind. Die sind nicht übel, aber die sind eben auch nichts Besonderes. Und das andere ist ein Karamell-Brotaufstrich. Tja, was soll ich sagen? Geht so. Nicht so was Besonderes. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Naja. Ich werde hier mal zu Ende mampfen. Und in der Zwischenzeit gebe ich mal wieder zurück zu Steffen. Auf Wiedersehen. Ja, danke Steffen. Danke für diesen tollen Bericht über Karamellbonbons. Ich kann ja mal nochmal so ein kleines Fazit jetzt auch nach einiger Zeit geben. Ich habe ja jetzt auch schon eine ganze Zeit mir diese Bonbons reingepfiffen. Und es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich Süßigkeiten im Haus habe und es mehrere Tage dauert, bis die Tüte leer ist, weil dann schmecken mir die Süßigkeiten tatsächlich nicht. Und bei den Sahne-Mumus hat es tatsächlich ein paar Tage gedauert, bis ich die Tüte leer hatte. So ganz mein Fall ist es tatsächlich nicht. Also diesen Hype im Internet, der da entstanden ist, den kann ich echt nicht verstehen. Vielleicht einfach, weil ich auch nicht so der Toffee-Fan bin. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Ich habe noch eine kleine handvoller Themen übrig für den letzten Teil der Sendung. Ich möchte einen kleinen Blick auf DC Rebirth werfen. Ich werde nicht alles besprechen, was herauskommt, aus dem einfachen Grund, weil da sehr vieles rauskommt. Insgesamt muss ich allerdings sagen, dass das, was ich bisher gelesen habe, mir durch die Bank weg sehr gut gefallen hat. Ich habe aber auch sehr stark ausgewählt. Also ich habe jetzt längst nicht alles gelesen, sondern ich habe mich auf, ich glaube, Superman beschränkt. Da hat mir bisher alles sehr gut gefallen. Also die ganzen, also im Grunde genommen könnt ihr wirklich alles lesen, wo Superman vorne drauf ist. Im Moment ist es richtig gut. Das erste Justice League Heft ist die Tage rausgekommen. Das war einfach nur noch, das war atemberaubend. Also das war wirklich, boah, das war mit eines der besten Justice League Hefte, was ich irgendwie seit 2 Jahren gelesen habe. Richtig toll. Da ja auch dieses Jahr, wenn ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, das 75-jährige Jubiläum ist von Wonder Woman, werde ich mich auch auf Wonder Woman beschränken. Das heißt, dieses Jahr wird wahrscheinlich sowieso sehr Wonder Woman-lastig sein oder ist auch schon sehr Wonder Woman-lastig. Hier im Podcast habe ich die gute Dame ja auch schon mehrfach besprochen und dabei wird es auch wohl bleiben. Und sie ist einfach auch meine Lieblingsheldin, das bleibt dabei. Und das kann kein anderer Held wirklich schaffen, sie jemals von diesem Thron zu erheben. Also kein anderer Held kann es schaffen, ein Autor und eine Zeichnerin, nee, andersrum, eine Autorin und ein Zeichner haben das allerdings schon geschafft, denn ich glaube, seit dem Wechsel von Brian Azzarello und Cliff Chiang zu den beiden Finches so gut wie keine Wonder Woman mehr gelesen. Also ich habe auch den kompletten Finch-Run komplett ignoriert, also wirklich ignoriert. Ich habe davon nichts gelesen, nichts davon nachgelesen und alle Reviews und Besprechungen, die ich davon bisher gesehen habe, haben mir auch recht gegeben, weil von allen Leuten der Eindruck gewesen ist, naja, so wirklich gut war das nicht. Mit der Ankündigung, dass Greg Rucker zusammen mit Liam Sharp und Nicolas Scott die Reihe jetzt übernehmen würde, innerhalb dieser Rebirth-Geschichte, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Allein die Nachricht, Greg Rucker schreibt Wonder Woman. Und ja, das ist wirklich extrem gelungen, möchte ich sagen. Es ist eine Rückbesinnung auf alte Werte. Es ist ein Zurückholen alter Elemente in ihrer Origin. Ich hatte ja vor nicht allzu langer Zeit mir George Perez Wonder Woman angeguckt und wir sind zurück in dieser Origin. Also genau das haben wir jetzt. Sie ist eben kein Wesen aus Lehm, sondern ist also die leibliche Tochter von Hippolyta, in dem Fall aber nicht von Herkules, sondern von Zeus. Allerdings ein leibliches Kind und eben nicht dieses magisch, göttlich, mythologisch aufgeladenes Fantasiegebilde, sondern sie ist wirklich eine Fleischperson. Fleischperson klingt sich auch ein bisschen Soylent Green is people! Irgendwie sowas, keine Ahnung, nein. Das holt man wirklich zurück. Und man, also ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, ob das nur mein Eindruck ist oder ob das selektive Wahrnehmung ist, ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist es tatsächlich drin, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, als würde man sie auch wieder ein bisschen zurück in dieses Symbol des Feminismus holen, weil direkt der Einstieg zu Wonder Woman Rebirth Nummer 1, also eben dieser, man hätte es auch Wonder Woman 0 nennen können, weil diese ganzen Rebirth-Hefte tatsächlich ja im Grunde genommen Origin-Stories sind oder ja so Nuller-Ausgaben, Jumping-on-Points sowieso, weswegen ich mit dieser Aussage, Rebirth ist ein Reboot, zumindest bin ich dieser Aussage ambivalent eingestellt, also so ganz hundertprozentig ein Standpunkt dazu habe ich noch nicht. Was man aber macht, ist, dass man sie tatsächlich sich auch am Anfang direkt überlegen lässt, so nach dem Motto, was heißt mein Name? Das ist so der erste große Monolog in dieser Geschichte, ist nämlich, warum heiße ich eigentlich Wonder Woman? Und früher hätte sie das tatsächlich verstanden als Ehrfurcht, Erbietung. Und inzwischen ist es eigentlich eher sowas wie wieso ist es eine Frau? Wie kann eine Frau das tun, was sie tut? Also dieses feministische, auch missverstandene, oder als Frau missverstandene Element ist eben in dieser Figur drin, dass sie sich also ein Stück weit auch in einer immer noch von Männern dominierten Gesellschaft, das ist seit ihrem ersten Auftritt, hat sich das nicht geändert. Also wir leben immer noch in einer von Männern dominierten Welt und das ist nicht schön. Das ist auch nicht wünschenswert. Und dieses Element hat man zurückgeholt. Dieses Story-Element, dass Ares zusammen mit ihrem ersten Auftritt eben erstmal die Erde übernehmen wollte, dass der erste Kampf war. Also hier sind ganz viele Elemente drin aus George Perez's Geschichten. habe jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, inwieweit vorherige Autoren, da gab es noch einen, der hieß, glaube ich, Kanaya oder irgendwie sowas, oder Caniger, ich weiß gerade nicht mehr, wie man den Namen ausspricht, der in den 60ern, glaube ich, die Figur, 50ern, 60ern, die Figur maßgeblich geschrieben und gestaltet hat, wie weit der das involviert hat in Dennis O'Neills Wonder Woman, ist sowas ja überhaupt nicht drin, dass ja dieser ganze Superhelden-Aspekt komplett ignoriert worden. Das hier ist meiner Meinung nach der perfekte Einstiegspunkt, wenn ihr, weiß ich nicht, Batman wie Superman gesehen habt und Wonder Woman geil fandet. Nehmt euch dieses Heft mit, guckt da mal rein, vergesst alles, was die Finches gemacht haben, man braucht es nicht. Es ist wirklich total unnötig, besonders weil David Finch ja so dieses Manko hat, dass er halt immer diese sehr hübschen und sehr, sehr attraktiven Frauen zeichnet, mit so kleinen Stupschnasen und so. Das war ja auch mein Problem eben, dass das Wonder Woman in seinen Heften immer aussah wie Helene Fischer. Das ist hier nicht. Und so eine Situation, die hier ist, Wonder Woman ist halt eben auch so ein bisschen irritiert über ihre eigene Herkunft. So eine Sache, die in Rebirth insgesamt vorherrschend ist, ja, dass die Charaktere sich an Elemente aus früheren Kontinuitäten erinnern. Und so gibt's eigentlich immer so eine Seite in diesen Rebirth-Heften, wo das zur Sprache kommt, sodass eben sich die Origins, der Status Quo nochmal verändert. Also im Grunde genommen, um so eine Erklärung zu finden, warum sich Retcons in Comic-Figuren immer wiederholen und Geschichten immer wieder geändert werden. Und man hat hier also auch eine Seite, wo Wonder Woman in einen Spiegel haut und der in tausend Teile zerfliegt und auf diesen einzelnen Splittern sich eben so einzelne Schlüsselmomente aus Wonder Womans verschiedenen Versionen widerspiegeln. Also man hat auch beispielsweise die Pre-Flashpoint Wonder Woman und den Pre-Flashpoint Superman mit der Unterhose über der normalen Hose, der hier angedeutet wird, sehr zentral. Der Kampf, der erste Kampf der Justice League gegen Darkseid in der New 52 und noch zahlreiche andere Elemente, um so ein bisschen Golden Age eben auch, so der erste Kampf gegen Cheetah, weiß gar nicht, ob es Gold oder Silver Age war, auf jeden Fall sehr klassisches Element. Dann steht sie eben im letzten Panel auf dieser Seite in einem sehr schmalen Panel vor diesem kaputten Spiegel und man sieht sie eben vom in so einer Rückansicht. Wenn eine Person einem den Rücken zugewendet hat, ist das ja ein Zeichen von Schwäche. Ne? Und genauso möchte man sie eben auch zeichnen als zerbrochen, als zerbrechlich auch zum Teil. Und ein anderer Zeichner wäre wahrscheinlich hingegangen, hätte ihr einen riesen Arsch gegeben, schön noch die Arschritze ausformuliert grafisch. Das ist hier nicht gemacht worden. Die steht hier einfach, hat Klamotten an, sie ist kräftig gebaut, sie ist, ich will nicht das Wort maskulin verwenden, weil das ist falsch, sondern sie ist ausdefiniert als Person, muskulös, stark und durchsetzungsfähig. Und das, trotzdem sie da so zerbrechlich ist, drückt das so viel Stärke aus. Dieses eine Bild, wie sie in diesen kaputten, also im Grunde genommen auf diese Wand einfach nur guckt, die da übrig geblieben ist von diesem Spiegel. Es ist großartig. Ich habe das richtig, richtig gern gesehen. Dann legt sie im Grunde genommen ihr New 52-Kostüm ab und bekommt ihr aktuelles Rebirth-Kostüm, was auch stärker an das angelehnt ist, was Gal Gadot in den Filmen anhaben wird. Und begibt sich dann auf die Suche nach Themyscira, was eben verschwunden ist. Der Olymp ist komplett verwaist. Wie gesagt, ich weiß nicht, woher das kommt, weil ich die Serie davor nicht gelesen habe. Ich müsste mir bei Zeiten mal irgendwo eine Zusammenfassung anschauen. Ich glaube, bei Comicvine kann man das immer ganz gut machen. Da würde ich dann rausfinden, was da passiert ist, genau. Jetzt habe ich nämlich hier noch Wonder Woman Nummer 1. Die 2 müsste jetzt erschienen sein, diese Woche oder so. Ist aber eine andere Storyline, sage ich gleich nochmal was dazu. Die zwei habe ich auf jeden Fall noch nicht. Da geht es nämlich weiter mit ihrer Suche nach Themyscira. Sie ist in dieser Dschungelwelt, hätte ich jetzt fast gesagt. Und man bekommt auf den ersten paar Seiten mit, okay, sie kann wieder fliegen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist auch von Kontinuität und von Version zu Version unterschiedlich. Was dieses Heft aber vor allem macht, ist, die Welt um sie herum zu erklären. Etta Candy ist wieder mit dabei, was mich sehr gefreut hat, weil Etta Candy für mich eine wichtige Person ist innerhalb des Wonder Woman Mythoses. Sie ist mir in den Jahren zuvor nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob sie nicht da gewesen ist oder ob ich nicht richtig hingeguckt habe. Etta Candy ist schwarz. Und wenn man Etta Candy gut kennt, dann war das immer so diese sehr dralle, sehr hübsche, sehr blonde Person. Und Morrison hat sie ja auch in Wonder Woman Earth One exakt so dargestellt. Hier ist sie tatsächlich eine schwarze Person in einer höheren Position beim Militär, was auch in der Figur immer drin gewesen ist. Und ist, glaube ich, auch die Vorgesetzte von Steve Trevor. Und das ist einfach auch, ich finde, eine sehr coole Idee. Sie ist nicht übermäßig schön im Sinne von einem Ideal entsprechend, sondern sie ist insgesamt sie ist einfach eine Person. Und ich glaube, das ist wichtig, dass in Comics Menschen auch wieder als Personen dargestellt werden und nicht irgendwie nur so als Abziehbild. Steve Trevor ist wieder ein Soldat, so wie er auch mal gemeint war, und nicht so dieser halbe Superheld, wie er in der New 52 bisher gewesen ist, auch in Justice League America oder Off America. Damals, als er zusammen mit Amanda Waller eben dieses Team gegründet hat. Amanda Waller ist übrigens ein gutes Stichwort, weil Amanda Waller war ja damals immer so, ja, ich will es einfach mal glatt raus sagen, fett, dick und kugelrund. Und die hat man dann ja in der New 52 zu diesem Supermodel gemacht, und da ist man ja genau den falschen Weg gegangen, meiner Meinung nach, weil es ja besonders war, eine Person zu haben, die eben nicht in einem Superhelden-Comic, wenn es auch eine Antagonistin war, die nicht einem Idealbild entspricht, und da war es auf jeden Fall ein Schritt in die falsche Richtung. Der Schritt mit Etta Candy hier, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Was gibt's noch Wichtiges zu sagen? Ja, es ist Wonder Woman stellt diese Hyänenmenschen oder Hyänenkrieger, die man oft kennt. Steve Trevor ist auf einer Mission, zumindest wirkt es so, Befriedungsmission irgendwo in Afrika. Könnte man jetzt auch nochmal kritisch beäugen. Und Spoiler, die letzte Seite ist eben, dass Wonder Woman Cheetah stellt und Cheetah sieht eben nicht mehr, sie sieht eben nicht aus wie ein Katzenmensch oder eine Katzenfrau, sondern sie sieht wesentlich animalischer aus in dieser Gestaltung, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin richtig kribbelig. Also nach diesen beiden Heften, die haben mir richtig gut gefallen, und meiner Meinung nach ist das der Schritt in die richtige Richtung. Die Idee hinter den Wonder Woman Heften ist, dass die ungeraden Nummern immer die Hefte sind von Liam Sharp. Das ist die normale Ongoing. Das heißt Heft 1, 3, 5, 7 und so weiter. Sind eben die Liam Sharp-Ausgaben, die normale Ongoing, und die geraden Nummern sind die Nummern von Nicola Scott, und das ist die Serie Wonder Woman Year One. Ich bin gespannt, wie sich das auserzählt. Ich würde unterstellen, dass die gucken, welches von beiden Teams sich besser verkauft. Vielleicht haben sie auch gedacht, wir möchten beide Geschichten erzählen, trauen uns aber nicht, das in einem monatlichen Heft zu machen. Man hat ja dadurch, dass man zwei Hefte hat, pro Monat jetzt auch mehr Platz, zwei Geschichten zu erzählen. Besonders geschickt finde ich es ehrlich gesagt nicht, weil ich mich jetzt nicht entscheiden kann. Und man könnte sich entscheiden, bitte bestellen mir nur die ungeraden Nummern, aber das ist super kompliziert, gerade mit meinem Comic-Shop. Sehr kompliziert, immer nur die ungeraden Nummern zu bestellen. Und ich habe halt auch Bock auf Nicola Scott, weil die zeichnet halt richtig, richtig gut. Die ersten Seiten, die ich gesehen habe, haben mich fast zum Heulen gebracht. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist eben sozusagen das erste Jahr von Wonder Woman. Solche Geschichten gibt's ja mit Superman, glaube ich, auch mit Superman Birthright und mit Batman eben Year One. Und sowas gab's mit Wonder Woman meines Wissens nach noch nicht. Eben aus ihrer Anfangszeit als Superheldin ein paar Geschichten zu erzählen. Und deswegen ist das auch so vielversprechend. Ich hoffe, dass nicht eines dieser beiden Hefte, einer dieser beiden Serien irgendwann auf der Strecke bleibt, dass man beides haben wird, dass sich DC mit dieser, ja, wir machen mal von so ein paar Heften, von so ein paar Serien zwei Hefte im Monat, ich hoffe, dass sie sich dabei nicht selber im Weg stehen, dass das für sie aufgeht. Insgesamt muss ich sagen, DC Universe, Rebirth, diese ganze Initiative, der erste Eindruck, den ich habe, ist, dass das sehr, sehr gut ist, und das hat mich sehr überrascht, nachdem die gefühlt für mich in den letzten 2-3 Jahren immer mehr so den richtigen Weg verloren haben und nicht mehr wussten, wo sie damit hin sollen, sich immer weiter auch ins Aus manövriert haben, selbst ins Aus manövriert haben, ist DC Universe Rebirth oder Rebirth grundsätzlich erstmal eine richtig gute Sache. Ich hab Convergence tatsächlich schon so ein bisschen als den Sargnagel gesehen, weil diese Hauptserie war unlesbar, das war unfassbar. Da kann man jetzt eine ganze Menge draus machen, und es wird in Justice League auch angedeutet. Also lest wirklich, wenn ihr Bock auf DC habt, lest, wenn ihr nicht wisst, welchen Helden ihr verfolgen wollt, weil ihr euch unklar seid, was für Helden ihr mögt, lest euch mal die erste Ausgabe Justice League durch. Die ist von Brian Hitch geschrieben und ich glaube auch gezeichnet, und lest alles, wo Superman auf dem Cover drauf ist. damit macht ihr nichts falsch im Moment. DC ist momentan wieder da, wo sie hingehören. Und das sage ich als jemand, dem jetzt die letzten 2 Jahre das Herz geblutet hat, weil er nicht in der Lage gewesen ist, gute, funktionierende DC-Geschichten zu lesen. Und ich bin ja sogar auf Reprints und klassische Geschichten dann zurückgegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte den aktuellen Kram gar nicht mehr haben. Und ich habe in meinem Comic-Budget halt vor allem dadurch Platz gemacht im Moment. Ich lese eigentlich im Grunde genommen keine Marvel-Geschichten mehr, kommen wir auch gleich nochmal zu. Sondern ich möchte einfach jetzt wieder DC lesen, weil so viel cooles Zeug im Moment rauskommt. Und Wonder Woman, was ich bisher gelesen habe, auch alles, was um Wonder Woman herum erscheint, ist sehr, sehr vielversprechend und sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir es ja. Haben wir es ja auch schon wieder fast für heute. Ich habe noch ein paar Previews zu machen. Ich hatte ja gerade erwähnt, dass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel Marvel lesen möchte. Ich habe tatsächlich jetzt nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, auch mein Spider-Man-Heft abbestellt. Da gab es ja nach der deutschen Veröffentlichung von Secret Wars auch wieder diesen Cut. Das heißt, eine neue Nummer 1, neues Marvel, das neue Marvel, Marvel-Neu-Universum neu. Ich kannte das erste neue Marvel-Heft schon. Die Nummer 1 hatte ich gelesen, als die in Amerika rausgekommen war. Und die hat mir geht so zugesagt. Ich habe Spider-Man einfach nur aus Tradition gelesen. Wie so eine Tageszeitung, die man bekommt. Ich habe halt Spider-Man gelesen. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es auch mal gut, weil ich nicht mehr so viel Gefallen gefunden habe an dieser Figur. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht ist es eine Übersättigung, weil Spider-Man ja schon auch überall ist. Vielleicht ist es auch eine Übersättigung mit Marvel, weil meine Portion Marvel bekomme ich inzwischen im Kino. Ich kann nicht sagen, warum mir Marvel im Moment so am Arsch vorbeigeht. Vielleicht liegt es einfach auch so an dem Gefühl, dass diese Einstiegsfreude, die Marvel produzieren wollte, mit diesem sehr harten Cut, mit dieser 8-Monats-Pause zwischen, also erzählter Zeit zwischen Secret Wars und dem aktuellen Marvel-Universum, dass man da irgendwie eine Einstiegsfreude für alle erreichen wollte, weil ja alle auf dem gleichen Stand sind. Ich aber ein Problem hatte, dass ich einfach nicht mehr wusste, wo ich mich befinde im Marvel-Universum und dass sowieso schon sehr viel im Marvel-Universum passiert, ohne dass ich mitbekomme, was da los ist. Ich bin also wirklich weitestgehend aus allem ausgestiegen, was es bei Marvel gibt, und das wird von anderen immer komisch beäugt, weil ich sag so, ja, sorry, ich lese halt kein Marvel, und die meisten anderen Comic-Blogger oder Podcaster sind im Moment von den Marvel-Comics sehr begeistert, von den Panini-Veröffentlichungen, und freuen sich darüber, und ich sag, ja, sorry, ich hab's nicht gelesen, ich kann keine Fragen dazu beantworten, ich weiß es nicht, ich kenne nichts mehr, ich weiß es wirklich nicht. Und ich glaube schon, dass das so eine Prägung ist, auch beim deutschen Publikum, dass man sagt, oh ja, Marvel-Figuren, die kennt man ja aus dem Kino, guck ich mal rein. Und ich glaube, dass das ohnehin der falsche Ansatz ist, um Comics zu lesen, davon mal ganz abgesehen. Aber ich habe halt eine andere Herangehensweise an, welche Figuren mich eben interessieren. Und ich würde ein Comic-Heft vor jeden einzelnen Film stellen. Selbst den besten Marvel-Film sehe ich halt immer noch als Film und nicht als Teil eines Comic-Universums an. Und dementsprechend sind das für mich einfach zwei getrennte Paar Schuhe. Dazu kommt, dass ich einfach auch keinen Bock mehr auf diese riesige Kontinuität habe. Ich glaube, bei Marvel war das immer noch ein bisschen stärker als bei DC, dass die Comics noch viel stärker verzahnt waren, als es das bei DC der Fall aktuell auch wieder ist. Und dementsprechend hatte ich immer das Gefühl, wenn ich nicht wenigstens die Avengers lese, verpasse ich irgendwas. Und aktuell läuft, glaube ich, sogar noch, der läuft, glaube ich, noch den ganzen Sommer. Ich glaube, noch bis September oder sowas läuft noch dieses Civil War 2. Ich habe keinen Bock mehr auf diese dicken Events. Ich habe die zuletzt schon immer ausgelassen. Und als ich Marvel Test gelesen habe, All Different Marvel Now oder so, oder All New, All Different Marvel, da habe ich schon immer gemerkt, so okay, da kommt jetzt schon das nächste Crossover-Ding, dann kommt Civil War, und da habe ich gesagt, nee, komm, bevor ich mich jetzt noch in irgendeiner Art und Weise irgendeinem Event weiter verschreibe, lasse ich das Ganze und konzentriere mich wirklich auf eine Heftserie, die davon unbeeinflusst ist, und das ist eben Howard the Duck. Und Howard the Duck wird aber jetzt zum Herbst eingestellt werden mit Heft 11, im Spätsommer, also im September, wird Howard the Duck eingestellt. Und als ich die Nachricht eben bekommen habe, war ich sehr traurig. Das hat mich wirklich traurig gemacht, und ich fand das sehr, sehr schade. Momentan ist Marvel aber dabei, verstärkt neue Serien anzukündigen, die eben nach Civil War 2 laufen werden. Also neues Marvel-Universum. Es gibt dieses Marvel Now, aber dann mit so einem zersplitterten Logo. Also diese Divided Marvel Now, hätte ich jetzt was gemacht. Marvel Now Divided oder irgendwie sowas. Und da sind ein paar Serien darunter, die recht vielversprechend sind. Und eine davon ist eben Great Lake Avengers. Das sind so die Witzfiguren im Marvel-Universum. Die gab's, glaube ich, in den 80ern schon. Das sind so zweite Rangcharaktere, die eben auch so möchtegerne Superhelden sind. Also schon Metamenschen, aber eben nicht wirkliche Superhelden. Die sind sehr schräg und sehr verrückt. Und dieser eine Dan Slott Run, ich glaube, der war von Dan Slott, der ist legendär. Das sind 5 oder 6 Hefte mit einem Weihnachtsspecial am Ende. Squirrel Girl hatte einen ihrer größten Momente. Also wenn ihr den definitiven Moment in Squirrel Girls Historie haben wollt, dann findet ihr den halt eben tatsächlich in dieser Great Lakes Avengers. Ich glaube, Great Lakes Avengers heißen die tatsächlich. In dieser Serie eben. Und sehr verrückt, sehr witzig. Da gibt's eine neue Serie, geschrieben von Zach Gorman. Der war mir bis vor relativ kurzer Zeit hauptsächlich ein Begriff durch seine eigenen kleinen Videospiel-Comics, die er mal gemacht hat, so Einseiter, die zum Teil auch animiert gewesen sind und entweder direkt aus Videospielen Zelda oder anderen Dingen eben entnommen waren oder halt eben Figuren beim Spielen von Videospielen gezeigt hat. Dadurch ist mir halt eben Zach Gorman absolut ein Begriff und den liebe ich als Autoren. Ich weiß es nicht, also ich hätte gedacht, vielleicht zeichnet er das einfach auch, aber sein Stil ist, glaube ich, dann doch ein bisschen zu cartoonig, ein bisschen zu trickhaft. Gezeichnet wird es von Will Robson, da habe ich jetzt gar nichts im Kopf, keine Ahnung. Kommt auf jeden Fall im Herbst. Gut, dann habe ich noch einen weiteren Punkt, nämlich gibt es noch ein bisschen mehr Bewegung im Thema He-Man. Das ist ja hier auch immer mal wieder Thema bei Nerd, Nerd, Nerd. Es wird einen zweiten Sammelband geben vom MyMac, also vom Welt der Meister Magazin. MyMac ist kurz fürs Welt der Meister Magazin. Da ist der zweite Sammelband angekündigt. Der beinhaltet die regulären Fanzines, also Fanhefte 4 und 5. Das Heft kann man schon, oder den Sammelband kann man schon vorbestellen. Kostet jetzt in der Vorbestellphase, genau wie der vorherige, ungefähr ein Zehner und dann eben den 1,45 € Versandkosten. Bestellen kann man unter mymac@hordak.de oder einfach mal auf der Facebook-Seite gucken, MyMac oder so. Das findet man da sicherlich. Den ersten Band habe ich auch schon, der war sehr schön gestaltet, beziehungsweise, ja, ist kein Profi-Layouter am Werk gewesen, aber so für so ein Fanzine war das schon okay. Sehr bunt, sehr Texte waren schön, war zum Teil auch gut geeignet zum Nachschlagen. Ich finde es schön, dass es Menschen gibt, die echt noch bereit sind, so ihre Freizeit dafür zu opfern, ein kleines Printmagazin herzustellen, ein kleines Fanmagazin herzustellen und das eben auch mit einer Qualität, die über irgendwie kopierte DIN A3 Bögen zusammengetackert hinausgehen und tatsächlich ein bisschen mehr Qualität liefern. Und dafür ist eben dieses MyMac tatsächlich bekannt. Und ein weiteres Highlight meiner Meinung nach im Bereich He-Man ist die nächste He-Man-Comic-Reihe, die bei DC erscheinen wird. Ich hatte da schon vor ein paar Wochen Gerüchte gehört und dann aber nichts dazu gefunden, weil es einfach auch noch nichts Offizielles gegeben hat. Es wird ein Crossover geben von He-Man und den Thundercats. Und es sieht aber wirklich so aus, als sei es He-Man und die Thundercats. Nicht Masters of the Universe und Thundercats, sondern tatsächlich He-Man. Erscheint bei DC ab Oktober, dann wahrscheinlich wieder für ein halbes Jahr. Und ich weiß nicht, warum man immer meint, bei DC 6 Ausgaben rausbringen zu müssen. Auch dieses Gotham Academy Lumberjanes, Batman, Turtles, alles 6 Ausgaben. Keine Ahnung, kann man hinterher halt gut in einem Trade sammeln. Früher gab es solche Crossover einfach auch mal in einem langen Prestige-Heft. Ich weiß nicht, warum das heute nicht mehr gemacht wird. Ob man da sich einfach mehr Einnahmen verspricht, beziehungsweise man ist einfach auch nicht mehr in der Lage, Geschichten nur für 40, 50 Seiten zu schreiben, zufriedenstellen, sondern man möchte halt den Leuten einfach auch einen Trade liefern. Viele Menschen lesen heutzutage einfach auch in Trades, und das ist einfach, das Leseverhalten hat sich vielleicht auch einfach geändert, keine Ahnung. Geschrieben wird's von Rob David und Lloyd Goldfein. Das sind Menschen, die bei Mattel eben genau solche Dinge, also eben die ganzen He-Man-Geschichten und Masters of the Universe eben betreuen. Rob David hat auch den Plot geschrieben für die letzten He-Man-Serien. Also, wer war da nochmal der Autor? Habe ich vergessen. Auf jeden Fall die Story, die dahinter gesteckt hat, die kam eben von Rob David. Gezeichnet wird es von Freddie E. Williams II. Der hat auch schon Batman, Teenage Mutant Ninja Turtles gezeichnet. Wahrscheinlich einfach als sein nächstes Nachfolgeprojekt, weil die Serie ist jetzt auch im Auslaufen. Es ist so ein, also für viele wahrscheinlich eher so ein Nerd-Kindheitstraum, ich weiß es nicht. Weil die Thundercats ja für viele auch so die Definition der 80er Jahre sind. Ich habe die Thundercats nie wirklich gesehen. Ich habe da nie einen Zugang zu gehabt. Also, wenn Leute heute sagen, ja, Thundercats, bla bla bla bla, ich habe da keinen Bezug zu, ich kenne diese Figuren nicht, aber ich finde einfach die Idee cool. Und das sind also beides, sowohl He-Man als eben auch die Thundercats, sind eben Ikonen des Kinderfernsehens, und da darf man das auch nicht unterschätzen, dieses Crossover. Gut, das soll's gewesen sein für heute. Mein Zettel ist abgesprochen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich muss den ganzen Kladderadatsch jetzt auch zusammenschneiden. Das waren jetzt, glaube ich, 3 Sitzungen. Nächste Woche gibt's eine Folge Herz der Würfel. Was in der Woche danach kommt, kann ich nicht sagen. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedernö. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!